Ich spreche jetzt mit Ingo Elbe und du machst heute hier das Tagesseminar. Warum befasst du dich so viel mit Karl Marx? Weil ich denke, dass Marx in seiner Ökonomiekritik einige zentrale Einsichten eben in die Hervorbringung bestimmter Formen des gesellschaftlichen Reichtums, also zum Beispiel was Ware, Geld und Kapital ist, erbracht hat und dass das in der, wie man so nennt, bürgerlichen Volkswirtschaftslehre eben gerade nicht der Fall ist. Also dass sozusagen Marx erklärt, warum, unter welchen Bedingungen Ware, Geld und Kapital entstehen und unter welchen Bedingungen sie auch abschaffbar sind, während die bürgerliche Volkswirtschaftslehre eben davon ausgeht, dass Kapital zum Beispiel eine Natureigenschaft von Dingen ist. Also der erste Mensch, der mit einem Faustkeil schon irgendwas bearbeitet hat, hat schon Kapital benutzt nach der VWL. Zu welcher Zeit hat Karl Marx gelebt und ist es überhaupt noch heute aktuell? Marx hat im 19. Jahrhundert gelebt, von 1818 bis 1883. Warum das aktuell ist, könnte man erstmal mit einer Gegenfrage beantworten. Die gesamte bürgerliche Volkswirtschaftslehre geht in ihren zentralen Argumenten, auch wenn sie sich natürlich weiterentwickelt hat, geht auf Argumente zurück, die Adam Smith im 18. Jahrhundert formuliert hat. Und insofern könnte man die Gegenfrage stellen, warum soll gerade der aktuell sein, während Marx ein Jahrhundert später den Smith schon kritisiert hat. Ich würde sagen, Marx ist aktuell, weil die bestimmten Grundstrukturen des Kapitalismus, die Marx analysiert hat, noch heute existieren. Natürlich nicht in dieser Form des Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts, aber eben die Grundstrukturen. Welche sind die Grundstrukturen? Ja, also zum Beispiel, dass Kapitalismus sich dadurch auszeichnet, dass eben Wert, also abstrakte Tauschwerte, Geld, um des Geldes willen angehäuft werden müssen. Also was Marx zentral zeigt, ist eben, dass der Sinn von Kapitalismus oder kapitalistischer Produktion nicht darin besteht, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern diese Bedürfnisbefriedigung ist nur Mittel zum Zweck der Anhäufung von Geld, also sozusagen ein Selbstzweck. Es wird Geld investiert, um mehr Geld herauszubekommen. Das ist aber nichts, was irgendwie einzelne Kapitalisten bewusst machen, weil sie böse wären oder was auch immer, sondern was ihnen von der Konkurrenz aufgezwungen wird. Das heißt, sowohl die Kapitalist als auch die Arbeiter oder Arbeiterin sind von diesem Akkumulationszwang, wie Marx das nennt, sozusagen beherrscht. Das hat eben bestimmte sehr destruktive Effekte, sowohl für die Menschen, also bestimmte Krisentendenzen zum Beispiel, die immer wiederkehren. Marx ist im Gegensatz zur bürgerlichen Volkswirtschaftslehre der Ansicht, dass Krisen mit dem Kapitalismus, mit den Grundstrukturen gegeben sind, also immanente Krisen sind und nicht abschaffbar sind grundsätzlich. Oder zum Beispiel auch so etwas wie Naturzerstörung. Da es ja darum geht, nur abstrakte Tauschwerte aufzuhäufen, ist auch die Natur selbst nur Mittel zum Zweck und wird, wie Marx sagt, untergraben. Also er hat schon gesehen, dass das Zerstörung hervorbringt, wenn es nur darum geht, Geld anzuhäufen und Profit zu machen. Okay, was ist denn deiner Meinung die Kernaussage marxistischer Kritik? Also erstmal würde ich zwischen Marx und Marxismus insofern schon unterscheiden. Ich glaube, dass viele Marxisten Marx einfach völlig falsch verstanden haben, gerade dieser Parteimarxismus. Der Kernpunkt der Kritik von Marx ist, denke ich mal, einerseits, dass Marx erklärt, dass das, was die Menschen für natürlich halten, eben nicht natürlich ist, also eine sozial hervorgebrachte Reichtumsform ist. Und indem Marx zeigt, dass eben sowas wie Kapital zum Beispiel eine historisch spezifische Form des Reichtums ist, er auch zeigt, dass es abschaffbar ist, also dass dieser verrückte Zwang, hinter Profiten herzujagen, unabhängig von menschlichen Bedürfnissen und Naturbedingungen, dass das eben abschaffbar ist, weil es historisch hervorgebracht ist. Und das ist ein Kernpunkt der Marxischen Kritik im Sinne von Kritik der Naturalisierung, also der für Natürlichhaltung bestimmter sozialer Verhältnisse. Also das ist meines Erachtens der Kernpunkt. Und der andere Punkt ist, dass Marx zeigt, dass diese Formen des gesellschaftlichen Reichtums, Ware, Geld, Kapital und Staat und Recht ebenfalls, dass die notwendig zusammengehören. Du hast schon von den gesellschaftlichen Verhältnissen gesprochen. Wie sehen die denn genau aus? Was hat er da beschrieben? Marx versucht zu erläutern, wie unter isolierter Privatproduktion, also wie sozusagen da die Produkte vergesellschaftet werden. Das heißt, wie die Menschen an die Produkte der anderen kommen und wie die Arbeiten sich auf die einzelnen Produktionssphären verteilen. Also können nicht alle Bäcker sein, sondern die einen müssen Bäcker sein, die anderen müssen, was weiß ich, Stahl produzieren, irgend sowas. Und die Art und Weise, wie dieser Zusammenhang hergestellt wird unter diesen Bedingungen von Privatproduktion, wo die Produktionsmittel Privatmenschen gehören, so Einzelnen exklusiv gehören, ist eben die Form Wert, wie Marx es nennt. Das ist das, was ungleiche Dinge, also was weiß ich, Äpfel und Birnen, miteinander austauschbar macht. Und von diesem Wertbegriff aus erläutert Marx dann, was Geld und was Kapital ist, dass das eben bestimmte Vermittlungsformen, also bestimmte Formen des gesellschaftlichen Verhältnisses von Menschen unter diesen Bedingungen privat isolierter Produktion ist. Das hängt dann auch mit dem Klassenverhältnis zusammen. Was er aber nicht so denkt, wie sich so der Vulgärmarxismus das vorgestellt hat, mit Zigarre rauchenden, dickbäuchigen Kapitalisten mit Melonen und auf der anderen Seite der arme Arbeiter, sondern das ist ein reiner Strukturbegriff. Also das hängt nicht jetzt am Industrieproletariat des 19. Jahrhunderts oder so, sondern einfach an der Tatsache, auf der einen Seite gibt es eine Monopolisierung der Produktionsmittel in privater Hand, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die nichts haben zu verkaufen als ihre Arbeitskraft. Und dieses Verhältnis produziert dann eben diese Reichtumsform Kapital. Also das sind sozusagen so ganz allgemein die sozialen Verhältnisse, unter denen diese Reichtumsformen hervorgebracht sind, weil sie eben die Arbeiten und die Produkte der Menschen unter diesen Bedingungen vermitteln.